Erster, das ist die Botschaft des Herrn an Micha aus Moreset. Er erhielt sie während der Herrschaft der Könige Jotham, Ahas und Hiskia in Juda und sie betraf Samaria und Jerusalem. Zweiter, hört zu, alle Völker der Erde. Der Herr, Gott, wird von seinem heiligen Tempel aus gegen euch Zeugnis ablegen. Dritter, denn der Herr wird seinen Wohnort verlassen und auf die Höhen der Erde herabsteigen und gehen. Vierter, dann werden die Berge unter ihm schmelzen und die Täler sich spalten, so wie Wachs vor dem Feuer schmilzt oder Wasser einen Abhang hinunterstürzt. Fünfter, all dies geschieht wegen der Schuld Jakobs und der Sünden Israels. Was ist die Schuld Jakobs? Es ist der Götzendienst in Samaria. Und was ist die Sünde Judas? Es ist der Götzendienst in Jerusalem. Sechster, deshalb werde ich Samaria zu einem Steinhaufen auf dem Feld machen, wo man Weinberge pflanzt. Ich werde seine Steine ins Tal stürzen und seine Fundamente freilegen. Siebter, alle geschnitzten Götzenbilder und Weihgeschenke Samarias werden zerstört und verbrannt. Denn diese Dinge wurden mit unrechtem Gewinn erworben und werden wieder zu unrechtem Gewinn werden. Achter, deshalb werde ich klagen und heulen. Ich werde barfuß und ohne Obergewand gehen und trauern wie die Schakale und Strauße. Neunter, denn die Wunden sind unheilbar. Die Katastrophe erreicht sogar Juda, bis zu den Toren meines Volkes, bis nach Jerusalem. Zehnter, erzählt es nicht in Gad, weint nicht offen. In Bethlehafra wälzt euch im Staub. Elfter, ihr Bewohner von Saphir, zieht in schmachvoller Nacktheit vorbei. Die Bewohner von Zanan wagen sich nicht heraus, und die Klage von Bethaizel hindert euch daran, dort zu bleiben. Zwölfter, denn die Bewohner von Marot zittern um ihr Wohlergehen, weil Unglück vom Herrn sogar bis zu den Toren Jerusalems kommt. Dreizehnter, spannt die Pferde an die Wagen, ihr Bewohner von Lachisch. Denn dort begann die große Sünde der Bewohner Zions, und bei euch wurden Israels Vergehen gefunden. Vierzehnter, deshalb müsst ihr Moreshetgad Lebewohl sagen. Die Häuser von Achsib werden die Könige Israels enttäuschen, weil sie trügerisch sind. 15. Ich werde noch einmal einen Eroberer über euch, die Bewohner von Maresha, bringen. Die wichtigen Leute Israels werden bis nach Adullam fliehen müssen. 16. Schneide dir die Haare und den Bart ab wegen deiner geliebten Kinder. Mache dich kahl wie ein Geier, denn sie werden von dir weggebracht werden.